Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Seit Donnerstag läuft der Film Uetejahr, 22. Juli in unseren Kinos. Und wir haben hier in Vollbild auch vom Regisseur Erik Poppe schon gehört, warum er diesen Film über das Massaker auf der norwegischen Insel Uetejahr 2011 in einer Einstellung gedreht hat. Nämlich um den Zuschauern ein Gefühl für diese endlos langen 72 Minuten zu geben, die die Opfer des Massakers durchlebt haben. In der Filmgeschichte finden sich einige Filme, die aus unterschiedlichen Gründen in einer Einstellung gedreht wurden, beziehungsweise so aussehen, als seien sie in einer Einstellung gedreht worden. Hartwig Tegler hat seine Top 5 der One-Shot-Filme zusammengestellt. Würden Sie jetzt den Film starten? Also gut, ich sage Action. Action! Was passiert? Keine Ahnung. Ich habe einfach Film gemacht. Und zwar ohne. Lust auf einen Film? Platz 5. Cocktail für eine Leiche von Alfred Hitchcock. 1948. Mutter aller One-Shot-Filme. Aus diesem Glas hat David seinen letzten Schluck getrunken. Der Lebenszweck all dieser Davids erschöpft sich darin, Luft zu verdrängen. Und deshalb war er das perfekte Opfer für einen perfekten Mord. Zwei Studenten wollen die Theorie vom perfekten Mord beweisen. Ihr Philosophielehrer, James Stewart, aber deckt den Mord an David auf. Ohne einen Schnitt. Scheinbar inszenierte Hitchcock das Kammerspiel scheinbar, denn in jenen vordigitalen Zeiten konnte eine Filmrolle nur 10 Minuten aufzeichnen. Also fährt die Kamera auf den Anzug einer Figur und beginnt nach dem Schnitt mit dem Zurückfahren. Verdeckter Cut. Wir nehmen es nicht wahr. Später nannte Hitchcock das Verfahren idiotisch. Wie hätte er den Schnitt als wesentliches ästhetisches Gestaltungsmittel eines Filmemachers aus der Hand geben können? Regisseure danach sahen eher die künstlerischen Möglichkeiten der Eine-Einstellung-Dramaturgie. Ich öffne die Augen. Platz 4. Doch ich sehe nichts. Russian Ark von Alexander Sokurov, 2002. Merkwürdig. Wo bin ich hier? 300 Jahre russische Geschichte in einem Take von 92 Minuten. Eine Kamerafahrt durch die Petersburger Eremitage, vorbei an 2000 Komparsen in Kostümen. Aufgenommen auf einem 35 Kilo schweren Rekorder inklusive Akkus auf dem Rücken des Kameraassistenten, über Kabel verbunden mit der Steadicam des vor ihm laufenden Kameramannes. Russian Ark ist ein Fluss von Bildern, der die Vergangenheit und Gegenwart Russlands zum Diskurs über russische Identität im Spannungsfeld von Ost und West bündelt. Platz 3. Birdman von Alejandro González Iñárritu, 2014. Einst spielte er im Kino den Superhelden Birdman. Jetzt kämpft Reagan am Theater darum, seine Karriere wieder in Gang zu bringen. Allerdings nimmt der Birdman immer mehr Besitz von Reagans Innerem ein. Birdman, der Film, folgt also der Logik eines Traums, in dem alles, jeglicher Orts, jeglicher Realitätswechsel möglich ist, ohne sich um Logik zu scheren. Also alles kann in einem Fluss einer Einstellung geschehen. Trotzdem würde Birdman nicht so aus einem Guss wirken, ohne den grandiosen Sound des Jazz-Drummers Antonio Sanchez. Auf den Tönen der Trommel quasi schlittert der Birdman auf seine Abgründe zu, um sich am Ende vielleicht in die Luft zu erheben. Rein! Platz 2. Passen Sie auf! Die Tür ist gemeint. Running Time von Josh Becker, 1997. Ein technisch hilfreicher Dialogsatz in der Anfangsszene des Films. Denn als Karl kurz vor seiner Entlassung ins Büro des Gefängnisdirektors geht, ist es praktisch, dass die Tür noch auf ist, als Karl dann später wieder rausgeht und die Kamera ihm ja folgen muss. Denn One Shot. Vielen Dank für alles. Machen Sie die Tür hinter sich zu. Danach. Ihr wollt ein Ding drehen, stimmt's? Nachdem der Überfall in die Hose gegangen ist, wird die Kamera um die Protagonisten herumtanzen. Oder einmal 100 Meter zurückfahren und Karl auf der Straße da, wo er steht, mit blutigem Arm zurücklassen. Denn irgendwie muss die Kamera ja hin zum verräterischen Kumpel. Die in einer 70-minütigen Einstellung erzählte Geschichte wirkt in Running Time zwar streckenweise wie ein cineastischer und holpriger Gag. Tatsächlich gibt es ungefähr 30 versteckte Schnitte, aber gleichzeitig ist dieser Schwarz-Weiß-Film natürlich eine liebevolle Verbeugung vor Altmeister Hitchcock. Platz 1. Victoria von Sebastian Schipper, 2050. Noch 136 Minuten bis zum Berliner Sonnenaufgang. Fiebrig, aufgeregt, hitzig, rastlos. Und dann fügt das Synonymwörterbuch zu fiebrig erstaunlicherweise noch hinzu, ununterbrochen. Aufs Kino übersetzt, Eine Einstellung. Victoria, das ist die Stunde vor dem Verlust der Unschuld beim Banküberfall. Danach Absturz, Drama, Tod. Das Leben ist kein langer, ruhiger Fluss, sondern eine hektische Aneinanderreihung von Bildern und Eindrücken. Dank Digitaltechnik hat das Kino inzwischen keine Probleme, diese Weltsicht eben konsequent, ohne Schnitt, zu adaptieren. Am Ende haben wir uns aber auch vor Kameramann Stola Brandt-Gröflin zu verbeugen. Der musste den 2-Stunden-16-Minuten-Striemel von Victoria dreimal aufnehmen. Ein Marathonlauf ist gar nichts gegen die Arbeit eines One-Shot-Kameramanns in digitalen Zeiten. Hartwig Tegler mit seiner Top 5 der interessantesten One-Shot-Filme. Und Sie finden die Liste wie gewohnt auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de oder den Beitrag und die Sendung zum Nachhören in unserem Podcast über die App DLF Audiothek. Hier geht's nach den Nachrichten gleich weiter mit der Echtzeit. Ich bin Susanne Burg. Machen Sie's gut. Tschüss.